macht die Sendepause, denn jetzt kommen wir. Wir sind die wahren deutschen Superstars, denn schon bald sind wir die Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts. Im Laden nicht zu haben, aus dem Radio verbannt. Und dennoch kennt uns jeder im deutschen Vaterland. Neue deutsche Fröhlichkeit und nicht MTV. Wir holen Gold für Deutschland beim nächsten Grand Prix. Aufgepasst, seid jetzt Zeugen unseres Senkrechtstarts. Denn hier kommt, ja hier kommt die Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts. Wir sind die Kings des Rock'n'Roll. Wir machen die Hits. Für die Elite sind wir Götter. Für den Pöbel nichts als Krach. Ich sage euch, sind wir zu laut. Seid ihr zu schwach? Von der Mars bis zum Mebel, von der Ostsee bis zum Harz. Ja, hier kommt, ja, hier kommt die Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts.